Gecko träumt. Hörspiel von Joy Markert. Der Mond knabberte an der Sonne. Nur Gecko redete noch. Es sei purer Zufall, dass der Mond uns die Sonne verdecken könne. Er sei 400 Mal kleiner als die Sonne, die aber 400 Mal weiter weg sei. Der Mond fraß die Sonne. Kein anderer Mond der Galaxie, so Gecko, ehe er schwieg, vermöge die Sonne vor seinem Planeten zu vertilgen. Mit einem Mal froren wir auf der Wiese. Übers Gras liefen neblige Schlieren. Wir hatten Gänsehaut auf den Armen. Hirschina sagte, die Nacht beginnt salzig. Sie weinte. Für Sekunden rissen die Wolken auf. Wir sahen die Corona. Kommst du mal schlafen? Ich habe Tagebücher rausgekramt. Ja, hoffentlich deine eigenen. Ein Indianermärchen von Mond und Sonne. Einer liebt die eigene Schwester. Er maskiert sich vor ihr. Ein Zeichen aus Asche macht sie auf seinen Rücken. Das entlarvt ihn am Morgen. Sie flieht vor dem Bruder. Seitdem verfolgt er sie. Und jedes Mal, wenn er sie erreicht, um sie zu lieben, wird der Tag zur Nacht. Brauchst du noch lang? Ich suche einen sicheren Platz. Ich gehe da nicht ran, Konstanz. Ich habe selber ein Tagebuch. Kein Schreckensherrscher stieg vom Himmel. Der Mond verließ die Sonne wieder. Wir nahmen die schwarzen Brillen ab, um uns zu küssen, und hatten schon Karten für den Zirkus zu Hause. Unterwegs regnete es heftig. Und von wann sind deine alten Dinger? Die sind vermutlich so alt wie deine, 68. Sowas habe ich verbrannt. Papptafeln an Holzmasten gepinnt. Über unsere Tiere. In jedem Zirkus sind Tiere, hier aber andere. Hasen, Enten, Gänse, Tauben. Unsere Tiere sind nicht dressiert, stand da. Sie improvisieren ihre Rolle jeden Abend neu. Und vielleicht sind die Besucher Teil ihrer Show. Die Kladde da, die müsstest du dir alle rot einbinden lassen. Weißt du, Gecko, den Zirkusmenschen habe ich damals gekannt. Den Thierry in Paris. Ich hatte natürlich keine Ahnung, dass er Zirkus macht. Hat er vielleicht auch gar nicht. Erst später. Ich dachte, der ist Revoluzzer. Das hast du in dein Tagebuch geschrieben? Nein. Ich habe geschrieben, dass er mich in die Arme nahm. Und? Neugier macht blind. Jedenfalls hat er dich jetzt nicht wiedererkannt. Oder habe ich was verpasst? Komm her, Gecko. Ich glaube, wir müssen mal über uns reden. Ich bin müde. Le Cercle Invisible. Der alte Fabrikhof war bemalt und Kulissen früherer Veranstaltungen standen ums wartende Publikum herum. Die Journalisten hatten etwas angestimmt, das unsereins anlockte. Die Tochter des großen Charlie Chaplin verliebt sich in den romantischen Clown Jean-Baptiste. Sie sollte in Vaters Film The Freak spielen. Sie sollte Schauspielerin werden, wie ihre Schwestern Geraldine und Josephine. Aber sie zog mit dem mittellosen Tramp Thierry als Akrobatin durch die Welt. Charles Chaplin verzieh seiner Victoria nie, dass sie lebte, was er bloß darstellte. Und dass es 1969 geschah und dass ihr Jean-Baptiste Thierry von der 68er-Bewegung beeinflusst gewesen sei, das beflügelte die Journalisten. Singen! Was ist denn? Verflucht nochmal! Wo kommt denn das Wasser her? Das ist doch Dora. Ist denn hier nie Ruhe? Ich geh mal runter. Was ist das denn für ein Lärm? Ich weiß auch nicht, Hirschina. Was ist denn bloß wieder passiert? Rohrbruch! Scheiße! Das hat uns gerade noch gefehlt. Schimmel, du wolltest dich doch um die Leitung kümmern. Was hast denn du die ganzen Tage gemacht? Ich hab die ganzen Steigleitungen reparieren lassen. Jetzt haben wir den Wasserschaden. Das hat doch damit nichts zu tun, Leitungsleihe. Ich frag doch nur, wie kann denn sowas passieren? Ich hab nicht für alles Zeit. Kümmer du dich mal um was. Ich hab den ganzen oberen Stock auf Top gebracht. Ich hab alle Gummistiefel mit, die ich gefunden habe. Gummistiefel, aber Jirgina, ein Klempner hätte sie mitbringen können. Dora, dein Bademantel ist nass bis sonst wohin. Du siehst aus, als hättest du gar nichts. Ich bin ein Nachtgespenst. Heißt das nicht so? Ihr hättet von vornherein darauf achten müssen, dass noch einer einzieht, der handwerklich was auf dem Kasten hat. Was guckst du mich an? Nicht jedermann ist ein Heimwerker. Ich rufe den Notdienst an jetzt. Le Cercle Invisible markiert das Arena-Rund mit einem roten Kreis auf dem Bühnenboden. Es erscheint Jean-Baptiste mit strubbeliger grauer Mähne. Eine Perücke, die er abnimmt. Darunter ist sein Haar genauso wie die Perücke. Ein burlesker Spieler, ein lächelnder Zauberer. Ein Mann, dem kinderleicht die Quadratur des Kreises gelingt. Mit einem Bilderrahmen aus Pappe. Ein Griff am Rechteck und der Bilderrahmen ist kreisrund. Er hängt sich dieses Wunder beiläufig um den Hals. Soll ich dir was zum Anziehen bringen? Lass man so schnell verschämle ich nicht. Ich mache einen Tee. Es tut immer gut. Mir nicht. Ihr hättet ruhig die Gummistiefel anziehen sollen, statt rumzuwatten wie ein Storch im Salat. Wir brauchen ein anderes Haus. Und zwar billig und nicht so verlottert wie das. Billig und nicht verlottert. Das doch nirgends mehr zu kriegen, Schimmel. Wenn ich dran denke, dass ich mal in Saint-Germain gewohnt habe. In einer Absteige mit Huren und Zocker. Da war es eben verlottert. Na und, da hat man gar nicht drauf geachtet. Da war es ja auch bloß zur revolutionären Durchreise. Repariert haben die nach dir. Abgerissen haben die nach mir. Und ich war schwanger, sonst wäre ich dort geblieben. Da sieht man wieder, Konstanze. Unsere Generation, die ist auf den Globalkapitalismus ganz einfach nicht vorbereitet. Na, das war hoffentlich der letzte Spruch heute. Jean-Baptiste erscheint auf der Bühne, geht mit einer an Marionettenschnüren gehaltenen Kaffeekanne spazieren, hält inne und gießt sich aus der mitgebrachten Kanne Kaffee in die mitgebrachte Tasse, trinkt und setzt seinen Spaziergang fort. Eine kleine Geschichte, die eine überraschend naheliegende Fortsetzung hat. Eine Kaffeekanne geht mit einem an Marionettenschnüren gehaltenen Jean-Baptiste Thierry spazieren. Wenn er aus einem Kasperltheater groß und freundlich als Sonne herausschaut, zieht er den Vorhang zu und erscheint beim Öffnen als winzig kleiner Pappkamerad noch einmal. Ein Spieler der Vergrößerung und der Verkleinerung. Ist hier nun mal gut gegangen. Abgesehen von der Rechnung und von der ganzen Sauerei. So geht's nicht weiter, Gecko. Weil wir alle nichts auf der hohen Kante haben. Der ganze zusammengewürfelte Haufen nicht. Ich finde uns großartig. Wir müssen uns nur umsehen. Weil da draußen ist es ja bezahlbar. Du verdienst doch kaum noch was. Früher konnte ich an 27 Redaktionen verkaufen. Jede Menge Text, Features, Essays, alles. Wird darüber gestrichen. Was ist denn heute gefragt? Das musst du checken. Unterhaltung. Ja, soll ich auf meine alten Tage noch Comedy schreiben? Ich hätte dich längst gefragt, aber du kannst es nicht, echt nicht. Ja, probieren könnte man es ja mal. Victoria spielt mit Verwandlungen in Gewändern. Sie windet und verrenkt sich in Stoffwesen. Aus einem Fischmaul steigen Ross und Reiter, die zur Schildkröte schrumpfen, um letztlich als Straußenvogel wegzustarksen. Natürlich zitiert sie ihren Vater Charlie mit den Gänsen und Enten und mit Stühlen, wie er sie in seinem Zirkusfilm trug. Auch sie trägt so viele Stühle auf sich herum, dass man nicht mehr zählen mag. Aber ihre Stühle sind am Schluss zu einem Elefanten geraten, auf dem sie davonreitet. Du wirst kaum glauben, kürzlich habe ich einen alten Freund in der Kneipe getroffen. Mit dem habe ich früher in Stuttgart Kastanien auf Räume geschmissen. Und der Freund war dann in West-Berlin jahrelang Funktionär der SEW. Und was glaubst du, was der jetzt macht neuerdings? Na? Der hat mir gesagt, er ist jetzt ganz gut im Geschäft. Export, Import mit St. Petersburg. Und wie ich ihn frage, wieso ein alterprobter Revoluzzer sowas machen kann, erwidert er rotbäckig und zufrieden. Ich weiß, was Kapital bedeutet. Ich habe bei Marx studiert. Jetzt wende ich ihn an. Als Kind bin ich oft mit dem Vater angeln gegangen. Aber ich durfte nur die Köder hüten. Trotzdem sagt er immer, du bist der Hecht im Karpfenteich. Wieso gehst du eigentlich nie schwimmen? Hast du nicht erzählt, dein Großvater hat in Nordhausen eine Brauerei gehabt? Da wäre ich im Bier geschwommen. Nee, war eine Mineralwasserfabrik. Seen gab's schon und einen Fluss auch, die Zorge. Ja, natürlich konnte ich mal schwimmen. Ich war Olympiakader. Ich wäre so gern nach Mexiko. DDR-Spitzensportlerin, wow. Hier zur Olympiade 68, 100 Meter Kraul und Staffel. Ich war gut. Oi, womit wir bei der Politik sind. Hm? Leg dich ein bisschen zu mir. Was ich nicht ausstehen kann, sind diese Rucksäcke, die bei den meisten Trägern so unpassend sind wie die Nasenringe, mit denen sie nur die Hässlichkeit ihres Zinkens betonen. Eine Frau holt mich an der Bushaltestelle ab, zur Besichtigung eines Hauses, das den Leuten zu eng geworden ist. Sie sagt Hallo und trägt einen riesen Rucksack. Und ich sage, ist denn so weit draußen? Dann hätte ich eine Feldflasche beigesteuert. Noch ein Humorist. Ihr werdet euch großartig verstehen. Gehörst du denn nicht dazu? Nein, ich habe einen anständigen Job. Ich heiße übrigens Julia. Ich habe einen Lover bei denen. Und ich bring dich jetzt mit dem Rover hin. Da kannst du noch einen Witz über Geländewagen machen. Suchen die Leute ein Rittergut? Oder wieso ist ihnen das Haus zu klein geworden? Die Typen haben eine obskure Agentur. Die boomt. Verdienen sich an Jobsuchenden dumm und dämlich. Hast du einen? Weißt du einen? Ich würde mit denen keine Geschäfte machen. Das mit dem Lover betrifft nur das eine. Mein Vater hat sich missliebig gemacht. Mexiko. Schwimmen verlernt man nicht. Ich hatte ein Jahr Sperre und war völlig außer Form. Mein Verlobter Ure Schwimmkader schickte mich zum Spritzenexperten. Was? Ja, bald danach war mit meinem Nacken was nicht in Ordnung und ich habe das erst später begriffen. Der eigene Bräutigam hilft mit, mich zugrunde zu richten. Das Bauernhaus ist groß und gepflegt und liegt idyllisch. Und wir würden nie das Geld dafür aufbringen. Und Julias Wärme verflüchtigt sich, kaum dass ich ins Haus trete. Die Küche hat die Ausmaße einer Halle. Große Küchen waren mir schon immer zuwider. Man kann sich niemals heimlich etwas Ungesundes zubereiten, denn ständig sitzen plaudernde Menschengruppen in solchen WG-Zentren, die höllisch aufpassen. Der Vater meines Verlobten war Betriebsleiter im Bergbau. Und die Gruppe, bei der mein Vater war, wollte den Bergbau endlich stoppen. Also beim KZ Dora Mittelbau, in dem ab 43 V2-Raketen gebaut wurden. Da hat die DDR dann einfach weiter Bergbau betrieben und ein paar Nordhäuser haben das einstellen wollen. Internationale Reputation und so, ging aber nicht. Es handelte sich um ein seltenes Gestein, wirtschaftlich wichtig. Dora, wie du heißt? Ich hieß Cora und hab mich umbenannt. Aus Solidarität mit meinem Vater. Und sowas fiel auf? Na, die haben das sofort verstanden. Vier Typen stehen fachsimpelnd vor einem Werbeplakat. Von hinten sehen sie alle aus, als würden sie Karl Lagerfeld heißen. Von vorne dann eher wie ich. Ich muss selten zum Friseur. Vom Modeschöpfer Lagerfeld habe ich am Morgen ein Interview gelesen, in dem er über ein Model den umwerfenden Satz verkündet, Stella ist der perfekte Anblick für die Jetztzeit. Danach fing es erst richtig an mit den Teufelsspritzen. Nacken, Wirbelsäule, Becken. Nach 6 Monaten Spritzen war ich sportuntauglich. Ich war nie wieder im Wasser. Und immer noch nicht in Mexiko. Na, jetzt wird's ja gehen. Ich habe immer auf einen Prinzen aus Übersee gewartet, glaube ich. Hey, du schläfst ja. Die vier Hausbesitzer bestehen nicht darauf, mir das ganze Gebäude zu zeigen. Es ist ihnen peinlich, dass jemand wie ich sich hier bemüht hat. Beim Hinausgehen stelle ich mir vor, dass vier Zöpfe mir freundlich nachwinken. Na, auf die versenkten Trümmer des Sommers ein düsterer Vogel niederstößt. Der Würger der Vogelstimmen im Mitteltor, der sie anlockt, die Kleinen und dann auf Dornen spießt. Allein in meinen Wänden, denen die Ohren gellen, beim Landen des Flugzeugs wenden dir eigenes Wort nicht mehr hören. Antonin Brosek, ich werde es für dich singen. Dein Poem und malte es kein Amnesty unter meinen Fenstern will sein, als hätte der Platz nie einen Panzer gehört. Singen werde ich dein Lied und die Straßen werden von den Blättern der Literalnihilisti bedeckt sein wie Laub. Was hast du, Jejina? Die Nacht beginnt salzig. Warum weinst du, lieber? Du kannst doch nicht ewig Panzer träumen. Das ist doch vorbei und gegessen. Kann man hier nicht mal in Ruhe Albträume haben? Du hast Deutsch gesprochen. Ich dachte, wenn man erregt ist, redet man in der Muttersprache. Mein Gott, Schimmel. Was du alles weißt. Wenn ich einsam bin, rede ich wie meine Mutter. Ich denke an meine Mutter. Und wenn du liebst? Psivihanim Czeski. Was heißt das? Ach, lass mich. Es heißt, mein Vater war Tscheche. Das glaube ich nicht. Das heißt, Hunde verjage ich tschechisch. Ich habe fliegen gelernt. Ein Lover von mir fliegt Motorsegler und durch den bin ich in den Fliegerclub geraten. Was? Ja, habe inzwischen auch meinen Flugschein gemacht. Im Zweisitzer über die Alpen. Das war tausendmal mehr als das ganze Amerika. Ja. Ich dachte, du hast einen Typen im Antiquitätenhandel. Naja, mit dem läppert sich's nur noch. Ich hätte nie gedacht, dass das so schnell in Graden geht. Aber den Laden hast du noch. Sag's keinem, aber ich hab jetzt einen Stand auf dem Trödelmarkt. Oh. Ich verkauf Silber. Ach, Konstanze, ich bin ehrlich gesagt längst wieder pleite. Wir brauchen eine billigere Bleibe. Oder einen passenden Lover. Du schminkst dich neuerdings anders. Und ihr seid alle emanzipiert, aber nicht gewitzt. Ich weiß. Nur 30% der westdeutschen Frauen kriegen einen Orgasmus. In der DDR waren es 97,9%. Na, da war ich bei den Dissidenten. Jean-Baptiste kommt mehrmals auf die Bühne gelaufen, um Victoria, Akrobatin, auf dem Hochseil neuen Schwung zu geben. Aber wie eine Mutter bei der Beaufsichtigung ihrer draußen spielenden Kinder auch das Häusliche erledigt, läuft Jean-Baptiste zwischendurch mit Lockenwicklern heraus und danach mit erfrischter Frisur. Er zerteilt Victoria natürlich auch in drei Teile, auf einem Tisch, zeigt den Mittelteil von Victoria in einem Koffer triumphierend dem Publikum. Nachher weiß er nicht mehr, ob er den Koffer links rum oder rechts rum wieder einsetzen müsste. Ich will ein anderes Zimmer. Schimmel ist harmlos, glaub mir. Der war anfangs nicht so aufdringlich. Den muss es einfach erwischt haben. Der verehrt dich. Es ist mir egal. Du kannst mit mir tauschen, dann bist du neben Gecko. Gut, der ist mit Konstanze versorgt. Komisch. Ein Haus kann noch so groß sein. Ich kann nichts dafür, dass er Hundeaugen hat. Na, wär doch mal eine Abwechslung. Du hast doch erzählt, wie du unter dem Pascha Gehabe in Prag gelitten hast. Habe ich das? Das ist aber lange her. Na, für alle wichtigen Literaten geschwärmt, deine Worte, gell? Und im Nachhinein hast du festgestellt, dass in der ganzen Prager Frühlingsklicke keine einzige Frau war. Doch, eine einzige. Meine Namenscousine Jirzina Haukova. Mhm. Und ich eben beim Filmfestival in Karlovy Vary. Ja. Weil mein Vater mich hat volontieren lassen. Ich durfte Flugblätter abtippen. Victoria Chaplin und Jean-Baptiste Thierry imaginieren Zirkus. Le Cercle Imaginaire nennen sie das auch. Der Jupiter steht schon viel näher am Mond als vorhin, sagt Gecko. Oder umgekehrt. In der Journalistengruppe werden Diskussionsschnipsel ausgetauscht. 68, Paris. Und das Unvermeidliche, die Fantasie an die Macht. Ich höre einen Journalisten sagen, den Cercle Invisible dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben. Pures 20. Jahrhundert. Und seine Begleiterin sagt, es sei eine anachronistische Ästhetik. Was meint sie damit? Frage ich Gecko. Wir hätten Kinder mitbringen müssen, sagt Gecko. Er sagt das einfach so. Fehlt noch, dass ich in den Hosentaschen nachschaue, ob ich vergaß, eins herauszuholen und zwischen uns zu setzen. Die Journalisten reden inzwischen über irgendein neues virtuelles Kampfspiel. Läuft's mit Gecko denn besser? Oder macht das mit dem Schnauzbart? Ach, da will ich gar nicht wissen. Wieso heißt er eigentlich Gecko? Dein kleiner Gecko? Würde mir auch gefallen, gell? Hin und wieder. Mhm. Ja? Zum Chamäleon hat's nicht ganz gereicht. Du meinst, der kann sich nicht so gut tarnen, oder was? Die Fähigkeit, die Farbe zu wechseln, dient dem Chamäleon nicht zur Tarnung. Das ist Stimmungssache. Hunger, aha, Wärme, Lichtwechsel, Angst. Und beim Gecko? Geckos haben Haftlamellen. Eberhard kann nur klammern. Du heul nicht gleich in die virtuelle Kittelschürze und mach hinne. Zwei Kinder spucken in Regenpfützen und rätseln, wer Gans und wer Ente gewesen ist. Ob es am Schnattern zu erkennen sei oder am langen Hals. Victoria verwandelte ihr rechtes Bein in einen Straußenhals. Der Stiefel wurde zum Kopf. Der Stiefel pickte am Boden herum, während der Bürzel Victorias versteckter Kopf war. Jean-Baptiste trägt die Metamorphosen in Koffern herum, die selbst Metamorphosen sind, sagt Gecko. Bei Victoria sind es Gewänder. Willst du nicht doch mitfliegen? Ich weiß nicht so recht. In Paris habe ich wenigstens Kuhn Bandit auf die roten Locken geküsst. In Kiel gab's rein gar nichts. Außer, dass der einzige männliche Stamm-WGler den Spitznamen Lenin hatte, aber nur wegen seiner Glatze und mit dem Gesicht. Er hat sich für nichts interessiert, außer für die alten Wikinger. In Paris hatten wir einen flüchtenden de Gaulle erlebt. Der Staat hat gewankt, ja wirklich. Und in Kiel war ich immer noch die Pastorentochter, also bloß weg da. Und Gecko sagt, du warst mal Erzieherin? Ich habe keine richtige Ausbildung. Ich war in einem Alternativkinderladen. Und dann war ich selbst schwanger. Ben war eine leichte Geburt. Der Vater dazu war echt kämpferisch. Der war noch kämpferisch, als die RAF längst in die DDR abgehauen war. Da kämpfte der noch, gegen seine Leber. Die Familie ernährte ich, bis Ben aus dem Haus war. Er war schon mit 16 ganz selbstständig. Und was macht denn Ben jetzt? Er macht Fun. Was soll er sonst machen? Ich habe ihn so geliebt und ich kann ihn einfach nicht ausstehen. Diese Generation hat nicht nur nichts erlebt, sondern bei aller Geschwätzigkeit auch nichts zu sagen. Was wolltest du wissen? Nichts. Spaziergänge mit Konstanze. Kommt mir vor, als sei eine Ewigkeit vergangen seither. Dabei war es gerade im Sommer. Ein Zelt steht unter den Linden. Während Friedrich der Große und sein Pferd zum Restaurieren abgeholt wurden, dirigiert Arnoncourt die Wiener Philharmoniker. Walzerseligkeit und Cancan. Im Weinkeller Fredericus gibt's als Dinner Pariser Geheimnis. Die Weine sind dort grottenschlecht. Aber was ist ein Pariser Geheimnis? Die Scheidung wäre längst erledigt, aber mein Ex Thomas blockiert das. Der bringt einfach keine Unterlagen über die Sozialversicherung. Und das ist ja heute wichtiger für die Scheidung als die Ehe selbst. Ich habe Arzt- und Liebesromane geschrieben, so als Ghostwriter. Du kennst doch diese Heftchen. Und dann fing das mit den Prügeln an. Deshalb bin ich ja weg von ihm. Mit meinem Seitensprung. Der verhalf mir zum Job bei einem Producer. Tom verfolgt mich die ganzen Monate und Jahre. Du hast dich also doch noch hochgerankt. Ach, Quatsch. Der Seitensprung war nur ein Einstand. One night stand, was man anscheinend nicht übersetzen kann. Ich kann's mir auch schon. Den Rest kennst du ja. Hat 2 Jahre gedauert, bis zur hochbezahlten und gestressten Script-Editor-Fachfrau und der Mann im Nacken. Und was macht ein Script-Editor? In einem südkoreanischen Film gibt es eine Straße, die heißt ungefähr Straße, in der Laub liegt. Wie übersetzt man das? Na, übersetzt doch Herbstblätter. Na, einer hat's dann so synchronisiert. In Seoul lesen junge Mädchen im Herbst in der Straße des Laubabfalls ihre Träume auf. Ist schon schön. Na, da pulsiert doch gar nichts, gar nichts. Komm, flieg doch mit. Geh mal. Ich bin die Älteste in der Crew. Gerade mal 4 Wochen ist es her, dass eine neue Producerin vor meiner Nase sitzt. 30. Und aus Halle an der Saale, ich bitte dich. Und die schmeißt ganz fix alle Gruftis raus. Die freien Autoren über 30 sind schon weg. Die haben tägliche Kündigungsfrist. Ich 1 Monat. Ich weiß nicht, wo ich da einen Job finden soll. Wahrhaftig nicht, Dora. Na, da gehst du schleunigst in den Garten eine Straße des Laubabfalls anlegen, gell? Und keine virtuelle Konstanze Fredersen. Genau. Thank you. Please do not feed the birds steht im Biergarten. Konstanze geht fragen nach dem Geheimnis. Und, frage ich, wie sie zurückkommt? Was und, sagt sie. Sie hat es vergessen. Sie stand eine geschlagene halbe Stunde am Klo an. Statt Biergarten und neuer Wache war hier früher der stinkerte Graben. Um 1820 adressiert Kronprinz Friedrich Wilhelm einen Brief an seine Schwester Luise, die im Prinzessinnenpalais wohnt. An die Prinzessin Luise, wohnhaft am stinkerigen Graben. In Luises Keller gibt es heute das Pariser Geheimnis. Soll ich was auflegen? Madonna oder so? Lass mich, ich will nicht. Komm, das wird doch gelacht. Na denn, komm doch einfach. Es soll Viagra auch für Frauen geben, neuerdings. Soll auch andere Männer für Frauen geben, neuerdings. Also wir müssen unbedingt über uns reden. Ach. Als ich klein war, hat Mutter manchmal Fleisch für den Sonntag gekauft. Kuhäuter. Jean-Baptiste schneidet wütend Möhren in Stücke. Und plötzlich fehlt ihm ein Zeigefinger. Ewig lang gekocht und gewaschen und geschnippelt. Erstaunt hält er alle Möhrenstücke an die Hand, ob eins vielleicht in Wahrheit sein Finger sei. Scheibchenweise in der Pfanne hieß das Pariser Schnitzel. Aber er hat den Finger nur gekrümmt. Die Angst gaukelte ihm als Geschehen vor, was möglich wäre. Der Sohn vom Dutschke erzählt in einem Interview, er lebe als bürgerliche Kleinfamilie. Wie kommst du jetzt darauf? Im Prinzip sagt er ganz konventionell, aber wir haben überlegt, mit zwei anderen Familien zusammenzuziehen. Ich würde es, sagt er, aber nicht gleich Kommune nennen, eher Zweckgemeinschaft. Ja, ich frage mich allmählich auch, wieso wir zusammen sind. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, hat Dutschke Junior hinzugefügt. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ja, ja, ich erinnere mich, wie ich früher immer in den dicken blauen Marx-Engels-Bänden nach diesem heiligen Satz gesucht habe. Vergeblich. Nie gefunden. Marx hat ihn nämlich nie geschrieben. Engels auch nicht. Ja, nachher hast du vorher immer alles besser gewusst, gell? Na, sie hatten nur Beziehungen untersucht. Der Wortverdreher Lenin hat daraus eine sogenannte Ursprungspriorität konstruiert. Der Marx'sche Zentralsatz ist in Wahrheit eine Erfindung Lenins. Dora hat doch recht. Du hast das damals auch nicht gewusst. Ihr habt doch 300-400 Vietnams gewollt. Ich hab Jimi Hendrix gewollt. Wer ist das? Komm sofort raus! Ein Irrer. Ich weiß, dass du hier bist! Ihr Ex-Mann. Konstanze! Sag ich doch. Au! Au! Hör doch auf! Schachmatt. Östlicher Kampfsport, meine Herren. Das ist Prag. Und wenn er tot ist? Dann müssen wir ihn im Keller einbetonieren. Damit ist die Wohnungssuche dann allerdings beendet. Wir können nicht mehr ausziehen. Hat nur Sinn, wenn wir das Auto loswerden. Das verkaufen wir nach Tschechien. Und haben Ruhe. Er wacht auf. Und wir können umziehen. Ihr Blödhammel, nun telefoniert doch schon! Wenn ich träume, dann immer von 68. Ich hatte mir so gewünscht, die Familie würde rechtzeitig nach Paris ziehen. Aber wir sind geblieben. Und dann kamen die Truppen. Deutsche. Was hättest du da empfunden? Schon wieder die Deutschen. Und wieso Paris? Als mein Vater beruflich ausgebotet wurde, durfte ich nicht weiter studieren. Ich durfte nur noch Musik machen und Klavierunterricht geben. Ich habe die DDR mehr gehasst als die Russen. Schimmel sagt, du träumst von einem Libor. Der Arsch petzt auch noch. Warst du nicht mal verheiratet? In der Euphorie. Verlobt haben wir uns in der Polizeizelle. Lieber Smolink. Der Mann war dann so schnell Marktwirtschaftler geworden, dass er das selber erst gemerkt hat, als sein Restaurant bankrott wurde. Da war ich schon geschieden und mit ein paar Amis, die von Berlin schwärmten, abgehauen. Prenzlberg. Da werde ich nie drauf abfahren. So eine Art Rüdesheimer Drosselgasse, bloß mit Piercing. Ja, ich war für Prenzlberg zu alt. Also lieber gleich richtig in den Westen. Ich habe in Kneipen gesungen. Ich sage dir, so weggehört hat noch niemand auf der Welt wie die dort. Ach, du Alaska, Nebeska. Versteckst du immer noch Sache? Nein, ich schaffe Platz. Meine Schwester kommt uns besuchen. Rose. Meine Zwillingsschwester, um genau zu sein. Deine was? Du hast nie von einer Schwester gesprochen. Ich hatte sie aus den Augen verloren. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ein Eich? Roses Lachen. Roses Spott. Du bist ja richtig tough geworden, Konstanze. Sie hat schon am Telefon gespottet, weil ich am Ende der Illusionen Script-Editor für eine Daily Soap geworden bin. Was hat sie gelacht, dass ich sogar das noch gesellschaftskritisch begründen wolle? Wenn sie sich lachend abwendet, sehe ich uns klein, mit Pferdeschwänzen und Zahnspangen. Aber wahrscheinlich trägt sie heute rosa Glatze. Wie kannst du bloß von Eiern reden, Gecko-Laderer? Bei dir ist eine Schraube locker. Ob ihr richtige Zwillinge seid, ähnlich seid, du weißt schon. Entschuldige, das ist doch spannend, diese Ähnlichkeit. Im Aussehen, im Charakter, in jeder Bewegung. Bewegung? Ich war immer fürs Praktische zuständig und Rosa hat gegrübelt. Kannst du mir folgen? Du sprichst nicht gern drüber. Wir sind uns äußerlich ähnlich, sehr ähnlich. Und wir können unsere Gedanken lesen, war schon immer so. Aber wenn sie geträumt hat, war es märchenhaft bis zum Äußersten. Und sie konnte das auch noch erzählen. Sie hat mir täglich erzählt, mit all ihrer Fantasie, Einbildungskraft, Poesie, hat sie erzählt. Ja, und du? Ach, hör auf. Bei mir war Poesie immer gelb. Sonst war da nichts in meinem Kopf. Gelb, bloß gelb. Ich habe ihr gesagt, wir haben eine Alters-WG gegründet und holen uns die Revolte zurück. Die schönsten Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Wir sind so unpassend wie Penner im Grand Hotel. Wie meinst du denn das, jede Bewegung? Der letzte Spaziergang mit Konstanze. In die große Hamburger Straße. Ein kleiner Park, an dessen Eingang eine kleine Tafel ins Gras gepflockt wurde. Misstraut den Grünanlagen. Heinz Knobloch, Schriftsteller. Im Park ein Grabstein. Moses Mendelssohn. Liegt der da? Frage ich und Konstanze weiß es nicht. Sie sagt, als Moses Mendelssohn als junger Mensch nach Berlin kam, durfte er nur hineingehen durch das Stadttor für Juden und Vieh. Zu Hause lesen wir eng aneinander geschmiegt Knobloch. Der Park war der älteste jüdische Friedhof Berlins. Du liest ja. Tietkrimi ist aus der Eifel. Schon lange, aber du liest ja nicht. Ja, man könnte fast Heimweh kriegen. Gecko sagt, du bist ein Platzhirsch auf der Gitarre gewesen. Ach was, spitzenmäßig war ich nie. Ich bin einer der wenigen, die das eingesehen haben. Deswegen muss man doch nicht gleich Beamter werden, Amtsschimmel Schimowski. Misstraut den Grünanlagen. Hattest du keine Gänsehaut auf dem Rasen? Fragt Konstanze. Wenn man nichts weiß, wende ich ein. Und sie rückt von mir ab. Sie sagt, aber eine Ahnung, eine Imagination, ein Ich kann's ja auch nicht sagen. Immerhin hieß mein Referat Soziale Künstlerförderung. Ohne mich wären manche verreckt. Seit Neuestem gibt es das ja alles nicht mehr. Da müssen die Künstler zum Sozialamt. Andere auch. Geh mal zum Sozialamt und sag, ich bin bildender Künstler, kein Malermeister. Die schicken dich putzen. Du bist doch unkündbar, bei dir passiert das ja nicht. In der Nacht liebten wir einander nach langer Zeit wieder. Im Traum erschien mir Elias Canetti mit einem Fingerschnippen, einem Wortschnipsel. Einer sagt, er kann nichts bedauern. Ein Gott? Ein Stein? Beschäftigung gibt's schon auch. Eine Bestandsaufnahme. Welche Gemälde der geförderten Künstler seit 1952 in welchen Amtsstuben aufgehängt wurden? Oder auch wieder abgehängt? Und wo sind sie dann? Wie viel tausend stehen im Keller? Und von wem sind die? Am Morgen sah mich Constanze zart und fremd an, was ich missdeutete. Ich zitierte meinen Canetti, freudestrahlend. Die Zwiesprache wechselt ihre Pole. Der Nächste, zu dem man lange nur noch schweigen konnte, wird einem plötzlich wieder der Nächste. Und wozu? Es könnte ja eines Tages ein Investor das Gebäude kaufen. Dann muss das Inventar aufgelistet sein. Nur darum. Jedenfalls hast du kein Finanzproblem. Nur ein seelisches. Der Freundeskreis für ein Mahnmal der Psychiatrie Opfer der Nazis kann mich gebrauchen. Meine Organisationserfahrung, meine Behördenkenntnis, eine gute Wochenendbeschäftigung. Du bist anständig, Schimmel. Und furztrocken, muss ich dir mal sagen. Weißt du, was ich träume? Hirschina und ich on stage. Sie singt und ich fetze, dass die Seiten krachen. Bist du so verknallt? Verliebt. Fahr mit ihr nach Prag. Da wieso nicht in die Eifel? Ich war auch schon lange nicht mehr zu Hause. Vergiss es. Und lass Jirgina in Ruhe. In Schimmels Bücherregal, da steht die Charta 77 neben der RAF. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist doch hirnverbrannt. Er lebt doch nur noch online. Raff, ich meine, das war für uns ein schlechter Wildwestfilm. Und da stellt der die Charta 77 daneben. Heute ist gestern doch schon so vergessen wie vorgestern. Seneca und Cicero und Havel und Husak. Ja. Husak, du musst wissen, das war ein Mensch, der mal selbst im Kerker saß, als Stalin noch lebte. Und dann lässt er Havel verhaften. Kohaut misshandeln? Ein alter Professor Jan Patočka stirbt beim Verhör, nur weil er Popmusiker verteidigt hat. Dabei kann er Popmusik gar nicht ausstehen. Virginia, du solltest auch wieder singen. Der Tag beginnt salzig. Warum weinst du nicht? Tachchen! Da sind wir wieder. Warst du beim Friseur? Ich bin nicht Constanze. Du bist die Zwillingsschwester Rose, stimmt's? Ja. Und du bist Jirgina. Ja, ahoi. Ahoi? Ahoi. Also, im ersten Moment... Hilfst du mir beim Salat putzen? Ja. Gecko ist so ungeschickt. Und wie lange habt ihr euch nicht gesehen? Eine Ewigkeit. Eins wird mich ja interessieren, Rose. Ob Zwillinge, auch wenn sie lange Zeit getrennt sind, sich ähnlich bleiben. Ob sie ähnliche Erinnerungen haben. Ich habe keine Erinnerung, ich war krank. Constanze blickte stumm auf dem Tisch herum. Schimmel sagte, unser Thema nach der Werbepause, die Krankheit der Erinnerung. Rose sagte, sie sei schon fertig. Wir könnten ruhig zum gemütlichen Teil übergehen. Bist du müde? Ich? Ich habe mich doch geduscht. Tu mir den Gefallen und kümmere dich ein wenig um Rose. Wie? Ist das jetzt alles? Schläfst du jetzt? Ich bitte dich. Von Herz. Kümmere dich um sie. Schreibt Constanze noch Tagebuch? Ja, nehme ich doch an. Musst du doch wissen. Ich lese es nicht. Ich hatte mal einen Freund, der hat mein Tagebuch gelesen und war total schockiert. Und ich war wütend. Du glaubst nicht, wie leidenschaftlich wir in der Nacht waren. Das würde ich jetzt gern mal lesen. Danach habe ich ganz anders geschrieben. Da wollte ich, dass der das liest. Und dann habe ich so geschrieben, als dürfte der das nie in die Hand bekommen. Wie kann man euch eigentlich unterscheiden? Zu was? Gibt's was? Frau Constanze, sie wird die Brauen enger zusammendrücken. Wo warst du den ganzen Tag? Ich bin's doch gefahren. Ich war an einem See. Ich hab von Fischen geträumt. Du warst einfach weg. Hab ich was versäumt? Du hast gereimt. Ich hab noch Zeug in der Kammer, ob ich das lieber raushole. Oh, das wird sie nicht stören. Man kommt kaum rein. Der Boden ist voller Zeichnungen. Was meint sie mit... Mit lauter Fischen. Krank. Psycho? Ja, eine schwere Zeit. Aber ausgestanden, oder? Nichts als lauter Fische. Sie kommen in der Nacht. Es müssen gut 15 Glatzen sein. Weniger hätten ja Angst. Sie schlagen alles kurz und klein. Sie beschimpfen uns als Ausländer. Komisch, wie man da reagiert. Dora schreit, ich bin doch aus Nordhausen, ehe sie an die Wand knallt. Hirschina zeigt mit dem Finger hinaus zu einem Auto. Der Typ, der sieht ja ganz anders aus, sagt sie. Der die Kommandos gibt. Das ist Tom. Im Ochsen wird er dann da sitzen und das Geld abzählen und auszahlen. Wer hat die dickste Hausratversicherung? Wir melden das alle an. Tom, der Freier aus dem Westen, bezahlt Ossiglatzen wie Nutten. Mein Ex-Mann. Also bin ich mal wieder an allem schuld. Die Aufräumarbeiten kommen gut voran. Ein gutes hat die Zerstörung, ja. Bei mir nicht. Nur Computersalat. Ich finde da plötzlich ein Poem von Jan. Das ist mein kleiner Bruder. Das Archiv kriege ich meinen Lebtag nicht mehr hin. Willst du es nicht hören? Hm? Ich kenne ihn doch nicht. Da war er erst 16. Der Morgen streicht Licht übers Wasser. Es beunruhigt sich, vom Flügelschlag der Schwäne geritzt. In der Leere des Horizonts zittert ein weißes Segel. Tut's die Gitarre noch? Was es damit auf sich hat? Wie meinst du das, was es damit auf sich hat? Ja, warum du nur Fische malst? Oder was das bedeutet? Die Geschichte der Karpfen ist von einem japanischen Autor des 18. Jahrhunderts. Hör zu. Der Mönch schlummerte unversehens ein, tauchte im Traum ins Wasser und tummelte sich dort mit großen und kleinen Fischen. Nachdem er aufgewacht war, malte er sie so, wie er von ihnen geträumt hatte, heftete dann das Bild an die Wand und nannte es geträumte Karpfen. Und dann kam der Hecht. Entschuldige. Kurz vor seinem Tod nahm er mehrere Karpfenbilder, die er gemalt hatte, und versenkte sie im See. Dort lösten sich die gemalten Karpfen von Papier und Seide und tummelten sich munter im Wasser. So erklärte sich, weshalb seine Karpfenbilder nicht auf die Nachwelt gekommen sind. Der Morgen streicht Licht übers Wasser. Es beunruhigt sich vom Flügelschlag der Schwäne geritzt in der Leere. Lass uns Liebe machen, Uwe Schimowski. Ich war immer dominant. Rosa hatte damit in der Pubertät Probleme, die sie nicht lösen konnte. Der erste Zwilling ist immer dominant. Ich will das nicht mehr. Einfach machen lassen, keine Widerworte. Meister, was würdest du sagen, wenn ich mit nichts zu dir käme? Wirf es zu Boden. Ich sagte, ich hätte nichts. Was soll ich dann loslassen? Gut, dann trach es weg. Hat jemand Einwände? Eigentlich nicht. Aber ist euch überhaupt klar, dass das unser Zuhause ist, was wir abbrennen wollen? Gibt ja keine Alternative. Wir kriegen das Haus nie mehr hin, selbst wenn die Versicherungen zahlen. Und dann? Was dann? Ja, was? Mir hätte das Haus sowieso nicht halten können. Oder hat jemand was Großes in Aussicht, hä? Jetzt wird nicht schwäbisch. Na gut, also Knallerei für Silvesterkofen und dann heißer Abriss, gell? Details arbeitet Schimmel aus, schleunigst. Womit denn, wenn kein PC mehr geht? Du kannst mir diktieren. Ich habe Steno gelernt. Ja, und dann? Jetzt dann? Lass doch die Einzelheiten, Schimmel. Wir feiern das neue Jahrtausend mit 1000 Flammen. Hinter Mendelssohns Gedenkstein hat der Rasen Gänsehaut. Darunter schuppen die Karpfen. Eine versteinerte Konstanze geht mit einer Teekanne spazieren. Die Kanne nimmt ihren Henkel ab und verwandelt sich in Thierry. Konstanzes Schwarm Thierry nimmt die versteinerte Konstanze und isst sie als Zuckerstückchen in seinem Tee. Eine Imagination stupide, sagt Victoria auf ihrem Berg von Stühlen. Alle Stühle heißen Rose und schwimmen als Papierschiffchen weg. Auf Mendelssohns Gedenkstein legt eine Hand zwei identische Steinchen. Eigentlich ist das ja falsch. Das dritte Jahrtausend fängt erst am 1. Januar 2001 an. Konstanze hat recht. Es gibt kein Jahr Null. Also endet das zweite Jahrtausend erst am 31. Dezember 2000. Alle feiern jetzt das neue Jahrtausend. Die Null hat keinen Wert. Wenn du Äpfel schälst, sagst du auch nicht, jetzt ist der Nullte fertig, jetzt kommt der Erste. Dann ist es nämlich schon der Zweite, den du in der Hand hast. So, jetzt redest du von Ordnungszahlen, gell? Wir reden aber von Grundzahlen, wie Uhrzeit, Temperatur, gerade Höhenangaben und so weiter. Ja. Wenn du minus 1 Grad Celsius hast und zu plus 1 Grad Celsius gehst, hast du 2 Grad Unterschied, nicht 1. Also ist die Null voll anerkannt. Das ist doch ganz was anderes. Wenn wir so weitermachen, brennt das Haus an Ostern ab. Und dann merkt's jeder, wer's war. Zünden wir nur das Haus an oder verschieben wir es um ein Jahr oder was? Halbe Tage lang ist Rose verschwunden. Diesmal nimmt sie mich mit. Wir schnappen die Fahrräder und fahren zum Bahnhof. Wir nehmen die Räder mit und fahren Regio. Umsteigen, S-Bahn, Alex. Wir radeln in die uralte Kneipe Nussbaum und essen märkische Mollenwurst mit Salzgurken. Rose lacht, denn solche Kneipen hätten wir ja in den Dörfern genug. Aber mitten in Berlin ist das was ganz anderes, sage ich. Zwei Frauen schreiben Ansichtskarten. Die gibt es hier von Pinsel Heinrich Zille. Sie wissen die Postleitzahl der Verwandtschaft nicht mehr. Emmedinge. Ich sag sie ihnen. Sie wundern sich erst beim Hinausgehen. Am warmen Kachelofen sitzen. Durch Großmutters Gardinen auf die Nikolaikirche schauen. Gardinen und Kirche. Ich bin ein Konfirmand und würde gerne heimlich rauchen. Ich zeig dir ein Michelangelo. In der Kirche? In der anderen. Die Pietà. Ein schmiedeeisernes Tor hält den Besucher ab, damit man nicht gleich sieht, dass die nicht echt ist. Rose zieht mich zu einer anderen Kapelle. Die ist offen. Da darf man ganz nah rangehen. Das ist was Anonymes, sagt Rose. Eine Pietà, Holz, um 1400. Rose erklärt mir den Unterschied in der Haltung der Figuren. Bei Michelangelo schläft er nur, wohlig hingebettet an die Mutter, und sie schaut vor sich hin, als frage sie, sitz ich so richtig? 1400 hängt Jesus stocksteif und tot quer überm Schoß der Mutter, und sie leidet. Sie kann ihn gar nicht mehr aufrichten, gar nicht bequem herlegen. Das bin ich, sagt Rose. Du gehörst zu Michelangelo. Ich hab einen Dietrich, komm. Und öffnet eine Holztür mit ihrem Dietrich. In der Kammer dahinter kniet sie sofort auf die Fliesen, kniet vor mir, bis ich selig bin. Dann legt sie mir segnend die Hand auf den Kopf und ich sinke. Und sie feuchtet sich mit Weihwasser. Draußen der Blick zum Berliner Dom. Evangelisch komme ich nicht in Stimmung. Mit einem Mal wird sie heiter. Im historischen Hafen auf dem alten Kahn-Deckshaus. Sülze und Apfelschorle, Shanties von der CD. Die Wirtin hat einen wogenden Busen. Komm aufs Klo, sagt Rose, andocken. Ich erzähle ihm von den geträumten Karpfen. Es soll ein Kinderbuch werden. Vielleicht teile ich mich mit einem Kinderbuch. Aber ich habe die Geschichte verändert. Mein Karpfen verliebt sich in eine Karpfin. Und wenn am Schluss der alte Mönch die Blätter mit den gemalten Karpfen in den See wirft, lösen sich alle Karpfen ab. Meine Liebenden aber nicht. Die bleiben gemalt. Denn anders ist die Liebe nicht denkbar. Nein, anders ist Liebe nicht denkbar. Und mir kommt ein Bild aus einem Hildesheimer Roman in den Sinn. Tynset. Da streichelt einer zwei Köpfe in einem Haus im Dorf Tynset. Verwechselbare Schrumpfköpfe aus dem Kongo, wo sie die Zwillinge töten, schreibt er. Sein Karpfenmund, festgesaugt, weit aufgerissener Mund. Als schreie er in meinen Mund hinein. Rose war den ganzen Tag verschwunden. Geh mit mir in den Süden, Gecko, wenn das hier vorbei ist. Konstanze sagt, sie weiß nicht, wo Rose ist. Fast jeder ist dabei, hier sozusagen sich klar zu machen. Wir haben uns gestritten. Für das neue Jahrtausend. Man fängt an, sich zu küssen und man freut sich. Und jetzt sind es nur sage und schreibe 10 Sekunden, noch 9. Meine Liebenden bleiben gemalt. 6, anders 5, ist Liebe nicht 4, von Dauer. 3, 2, 1, 0. Das neue Jahr ist da. Unsere Pyrotechnik klappt. Da bleibt nichts übrig. Wir Kartenhaus. Alle erzählen, was sie danach machen wollen. Ein Neuanfang. Ein neues Leben. Jirgina weint. Wo ist Konstanze? Ich laufe ins Haus zurück. Die Gestalt auf dem Badezimmerboden ist tot. Woher willst du wissen, dass es Konstanze ist und nicht Rose? Die Tote hat die Brauen ganz eng zusammen. Das macht nur die Konstanze. Rose hat immer gesagt, komm mit mir in den Süden. Ich bin nicht Rose. Lass mir wenigstens bei dir die Wahrheit. Sie ist mit Roses Ausweis geflogen. Sie hat Roses Identität. Sie malt. Sie ist Rose. Ich liebe dich, Gecko. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Jeder muss mit einer Lüge leben. Gecko träumt. Hörspiel von Joy Markert. Regie: Stefan Dutt.